Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Born to Run und Born in the USA, das sind die größten Hits von Bruce Springsteen. Amerikanische Geschichten verpackt in Ohrwurm-Melodien. Dabei schaut hier einer kritisch auf sein Land. Bruce Springsteen packt Archetypen der US-Literatur in seine Songs. Das Unterwegssein, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder auch die Werte, für die die US-Flagge einmal stand. Das ist ein Gebet für unsere gefallenen Brüder und Schwestern. Zehn Tage nach den Anschlägen des 11. September 2001. Bruce Springsteen eröffnet den Benefizabend America, A Tribute to Heroes. Bei diesem Heldentribut haben sich die großen US-Fernsehsender zusammengeschlossen, um mit Hollywood-Stars und Musikern Spenden für die Opfer der 9/11-Anschläge zu sammeln. 150 Millionen Dollar werden an diesem Abend zusammenkommen. Neil Young, Billy Joel, U2 und Willie Nelson werden Lieder singen wie Imagine, Peace on Earth und America the Beautiful. Doch den Auftakt macht Bruce Springsteen mit My City of Ruins. My City of Ruins. My City of Ruins. Die Ruinenstadt. Als Springsteen das Lied schrieb, war es eine Anspielung auf das vom Verfall geprägte Asbury Park, Springsteens Heimat in New Jersey. Doch an diesem Abend wurde es ein Klagelied über das schwer verwundete New York und zugleich ein Weckruf der Hoffnung. Come on, rise up. Rise up. Steht auf. Packt an. Schafft aus den Ruinen etwas Neues. Ein Widerhall der aufopfernden Arbeit, die Polizisten, Feuerwehrleute, hohe Politiker wie einfache Bürger in den Tagen und Wochen nach dem 11. September geleistet haben. Damals, im Herbst 2001, hatte Bruce Springsteen 7 Jahre kein eigenes Album mehr veröffentlicht. Die Charts stürmten mittlerweile andere. Und dennoch gaben ihm die Produzenten dieses Spendenabends ganz bewusst das Rampenlicht des ersten Lieds. Denn nur wenige Musiker blicken so präzise auf den physischen und psychologischen Zustand der Vereinigten Staaten wie Bruce Springsteen. Er singt Geschichten über einfache Amerikaner, die ihre Träume leben wollen und oft scheitern. Geschichten wie Springsteens Welthit Born in the USA, verpackt in Ohrwurm-Melodien, die manchmal übertönen, dass hier einer kritisch von seinem Land erzählt. Ronald Reagan und sein Team wollten den Song im US-Präsidentschaftswahlkampf von 1984 als patriotische Hymne auf die USA vereinnahmen. America's future rests in 1,000 dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen. Amerikas Zukunft, sagte Reagan, liegt in Tausenden von Träumen in euren Herzen. Sie liegt in der Botschaft der Hoffnung, die die Lieder eines Mannes ausstrahlen, den so viele junge Amerikaner bewundern. Bruce Springsteen aus New Jersey. Doch New Jerseys berühmter Sohn untersagt dem Reagan-Team, den Song zu benutzen. Zum einen ist er gegen die Republikaner und ihre Wirtschaftspolitik. Zum anderen scheint sich Reagan nur den Liedrefrain angehört zu haben und nicht den ganzen Text. Das Lied erzählt von einem desillusionierten Vietnam-Veteranen, Born in a Dead Man's Town. In einer Totenstadt geboren, der 10 Jahre auf der Straße zugebracht hat, ohne Ziel unterwegs ist und nirgends mehr hin kann. Der Job ist weg, die Liebe von einst auch, es wartet höchstens der Knast. Doch der Kampfgeist ist noch da. Der Refrain fordert wütend das amerikanische Geburtsrecht ein. Born in the USA. Springsteen, der Ankläger, der die Finger in die Wunden der Nation legt und der doch eines nie verliert: die Hoffnung. Er feiert den Durchschnittsamerikaner, feiert die Einfachheit, die Offenheit, die Würde. Aber er zelebriert, vor allem in den Live-Auftritten mit seinem Publikum, auch einen egalitären Gemeinschaftsgeist, einen Zusammenhalt, ein Füreinander-Einstehen, das in der oft ego-getriebenen Welt des Rock'n'Roll nur wenige Gleichgesinnte hat. Nicht aufgeben, weitermachen, weiter an sich glauben. Irgendwo wartet es, das Land der Hoffnung und Träume. Auch wenn der Weg dahin sehr steinig werden kann und die Suche das ganze Leben dauert. Die Suche nach der eigenen Identität, sie zieht sich durch alle meine Lieder. Es geht auch darum, dass die eigene Vergangenheit nie ganz vergangen ist, sondern immer dein Leben prägt. Und damit sollten wir uns auseinandersetzen. Sonst kommt die Vergangenheit eines Tages und wird dich verschlingen, wird dich aus der Gegenwart reißen und dir die Zukunft stehlen. Die Vergangenheit, das waren auch immer wieder Phasen der Depression. In Bruce Springsteens Leben und in dem seiner Vorfahren. Mit ihnen hatte es der amerikanische Traum nicht unbedingt gut gemeint. Springsteens Großeltern, Fred und Alice Springsteen, lassen sich in dem 10.000-Seelen-Städtchen Freehold in New Jersey nieder. Und dort, vor ihrer Haustüre, schlägt das Schicksal tragisch zu. Im April 1927 wird ihre 5-jährige Tochter Virginia von einem Lastwagen angefahren und stirbt. Alice hat kaum mehr die Kraft, sich um Virginias 2-jährigen Bruder Douglas, Bruce Springsteens Vater, zu kümmern. Douglas erinnert sie jedes Mal daran, wie sehr sie ihr kleines Mädchen vermisst. Depressionen machen sich bei ihr breit. Eine Veranlagung, die auch Douglas erben sollte, der zu einem grüblerischen Mann heranwächst, der oft den Arbeitsplatz wechselt. Mal in den Ford-Autowerken ein paar Dollar verdient, dann als Wachmann, Taxifahrer, Gefängniswärter und LKW-Fahrer. 1947 heiratet er die lebenslustige, italienischstämmige Adele Cirilli. 2 Jahre später, am 23. September 1949, kommt ihr erstes Kind zur Welt. Bruce Frederick Springsteen. 2 Mädchen sollten folgen. Wieder eine Virginia zur Freude von Oma Alice und Nesthäkchen Pamela. You ain't nothing but a hound dog. Wie seine Mutter ist auch der kleine Bruce musikbesessen. Die beiden hören stundenlang Radio, summen die neuesten Popsongs und insbesondere Bruce ist wie elektrisiert, als er 1957 im US-Fernsehen in der Ed Sullivan Show den Auftritt von Elvis Presley sieht. Der Hüftschwung, die Stimme, die Performance und vor allem diese verführerische Gitarre. Adele Springsteen kauft ihrem Sohn, trotz knapper Haushaltskasse, seine erste Gitarre. Mit dem Instrument blüht der sonst eher scheue, introvertierte Junge auf. Übt Tag ein, Tag aus. Sehr zum Missfallen seines Vaters, der oft in der Küche sitzt und stundenlang ins Nichts starrt. Die Musik, für Vater Douglas ein einziger Störfaktor. In seinen Bühnenshows erzählt Bruce Springsteen später von den Dämonen seiner Kindheit. When I was growing up, there were 2 things that were unpopular in my house. One was me, another one was my guitar. Als ich heranwuchs, gab es bei mir zu Hause 2 Dinge, die unbeliebt waren. Ich und meine Gitarre. Mein Vater saß stundenlang in der Küche. Da gab es diesen Lüftungsschlitz, der zu meinem Zimmer führte. Drunter stand ein Gasofen. Wenn ich Gitarre spielte, drehte mein Dad das Gas an, um mich aus dem Zimmer zu räuchern. Ich bin dann aufs Dach raus. Zur Gitarre sagte er nie die Fender- oder Gibson-Gitarre, sondern immer nur die gottverdammte Gitarre. Mit 16 wird Bruce Gitarrist in einer Highschool-Band, den Castiles. Die Jungs tingeln durch örtliche Clubs und Rollercoaster-Bahnen, verdienen ihre ersten Dollar und haben sogar einen eigenen Manager. Aus dem zurückhaltenden Schüler wird auf der Bühne ein Gitarrengott, der in den nächsten Jahren hunderte von Auftritten in Bars aller Art absolviert und sich so seine Erfahrung buchstäblich auf die Finger spielt. Als die Eltern beschließen, Freehold zu verlassen und in Kalifornien ihr Glück zu versuchen, bleibt Springsteen allein zurück. Neue Freiheit, aber auch neue Alltagssorgen. Oft hat er nur ein paar Dollar in der Tasche, vagabundiert in den Clubs von Asbury Park herum, einem 15 Meilen von Freehold entfernten Seebad, und schläft immer wieder am Strand. Er schreibt eigene Songs, absolviert Nacht für Nacht stundenlange Live-Sets und trifft Musiker, die ihn ein Leben lang begleiten sollten. Etwa den Gitarristen Miami Steve Van Zandt, den Keyboarder Danny Federici oder den Saxophonisten Clarence Clemens, einen 1,96 Meter großen Hünen, Spitzname Big Man, dessen Saxophon-Soli ein prägendes Element von Springsteens Kompositionen werden sollten. Da die Band lange in der E Street in Belmar, New Jersey, ihre Probenräume hat, bleibt der Name haften. Bruce Springsteen and the E Street Band. Anfang 1973 erscheint Springsteens Debüt Greetings from Asbury Park, New Jersey. Nur wenige Monate später das Folgealbum The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. Gelobt von Musikjournalisten, ignoriert vom Publikum. Springsteen weiß, er hat nur noch eine Chance, sonst wird ihn sein Plattenlabel Columbia Records fallen lassen. Der Druck steigt. Musikkritiker John Landau, der später Springsteens Produzent und Manager werden sollte, sieht in dem Ausnahmetalent die Zukunft des Rock'n'Roll. Wie soll Springsteen diesem Hype gerecht werden? Monatelang zieht er sich ins Aufnahmestudio zurück, feilt an den Songs und quält sich und seine Musiker bis zum Exzess. Doch das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Born to Run wird zu einem prägenden Album der Rock-Ära. Ein Aufruf an eine ganze Generation, die Reise in die Freiheit endlich anzutreten. Der Sänger geht auf die Reise. Er ist frustriert vom Runaway American Dream. Der amerikanische Traum von harter Arbeit, der einen voranbringt, reich macht, nach oben bringt, er ist entglitten, aus dem Lot geraten. Der einzige Ausweg, dieses Kaff, diese Todesfalle, die einem vor lauter Arbeit nur den Rücken bricht, hinter sich lassen, aufbrechen, loslaufen. Das weite Land, das Aufbruch ermöglicht, und das Entdecken eines neuen Territoriums gehörte immer schon zu den Mythen Amerikas. Und die Fans folgen Springsteen in Scharen bei dieser Suche nach Identität und Ort, Werten und Moral, Individualismus und Gemeinschaft, Liebe und Heimat. Greil Marcus, Plattenkritiker des Rolling Stone Magazins, schrieb über den Antrieb und die Anziehungskraft von Born to Run: Man nimmt das, was man vorfindet. Aber man gibt den Anspruch nicht auf, dass man etwas Besseres finden könnte, weil man ganz tief im Innern weiß, dass man es verdient hat. Als die Platte die Charts erstürmt, packen im Oktober 1975 die beiden großen Nachrichtenmagazine Time und Newsweek Springsteen auf die Titelseite. In derselben Woche. Time titelte »Die neue Rocksensation« und Newsweek »Wie ein Rockstar entsteht«. Doch diese Rocksensation, dieser Rockstar darf erstmal keine neue Musik mehr veröffentlichen. Denn bereits während der Produktion an Born to Run ist Springsteen mit seinem bisherigen Manager Mike Appel in heftigen Streit geraten. Und erst jetzt bemerkt er, was er für Knebelverträge unterzeichnet hatte, vor Jahren, als er sich mit Appel einließ. Springsteen klagt und sucht sich mit John Landau einen neuen Mentor und Manager. Doch Appel verbietet per einstweiliger Verfügung neue Musikaufnahmen. 3 Jahre Rechtsstreitigkeiten folgen, bis Springsteen den Prozess für sich entscheiden kann. Endlich kann er sein neues Album aufnehmen. Darkness on the Edge of Town. Der Optimismus der früheren Jahre ist hier verflogen. Springsteen singt von bitteren Helden, die ihre Wunden lecken, deren Träume geplatzt sind, die ums Überleben kämpfen. Mit Darkness und dem Folgealbum The River etabliert sich Springsteen endgültig als authentischer Songwriter, der den Schmerz der Arbeiterklasse in wuchtige Lieder packt. Everybody understands hurt. Nobody doesn't understand that. Jeder von uns kennt Schmerz, weiß, wie er sich anfühlt. Mein Job als Liedermacher ist es, Geschichten zu erfinden. Deren Emotionen aber müssen echt sein. Sie müssen einen Bezug zu meinem Leben haben. Spätestens mit 12 weiß doch jeder, wie es sich anfühlt, verletzt zu werden. Man findet auch seine Identität in den Verletzungen, die einem zugefügt werden. Das kann gefährlich werden. Aber die Wunden, die Narben, die Niederlagen, die man erleidet, die formen einen. Und die bilden einen Panzer. Alles, was wir so überlebt haben, tragen wir wie einen Panzer mit uns herum. Und einige meiner Lieder handeln davon. Wo finden wir in unserem Leben diesen Schutzpanzer? Manche finden ihn nie. Wie der Erzähler in The River. Er leidet, wie so viele Ende der 70er Jahre, unter der Pleite der Bauindustrie. Ein Mann, der sich an seine erste Liebe erinnert, Mary. Und an den Fluss, dort, wo sie sich kennengelernt haben, mit 17, wo sie glücklich waren, unbeschwert. Doch dann wird Mary schwanger, er muss sie in Windeseile heiraten und versucht, Arbeit auf dem Bau zu finden, um die Familie zu ernähren. Ohne Erfolg. Das gemeinsame Glück ist lange entschwunden. Und er zwingt sich nicht daran zu denken, wie er einst Mary am Fluss verliebt im Arm gehalten hat. Die Erinnerungen quälen mich. Sie suchen mich heim wie ein Fluch. Ist ein Traum, wenn er nicht wahr wird, eine Lüge? Oder noch etwas Schlimmeres? Der amerikanische Traum. Seine Kehrseite ist hier bei Springsteen schlimmer als eine Lüge. Es ist eine Scharade der Konzerne, Lug und Trug, dem der einfache Mann meist aufsitzt. Grimmige Lieder, aber eingebettet in Melodien, die Radiostationen Land auf Land abspielen und das Mainstream-Publikum anlocken. Mit Born in the USA wird 1984 Bruce Springsteen zum Superstar. Starfotografin Annie Leibovitz schießt das ikonenhafte Coverfoto für das 7. Studioalbum. Springsteens Hintern in engen Blue Jeans und weißem T-Shirt vor der amerikanischen Flagge. Eine abgegriffene rote Baseballkappe hängt ihm aus der Gesäßtasche. Der amerikanische Jedermann, der nur noch die Kehrseite der Gesellschaft kennenlernen darf, den Misserfolg. Der abgehängt wird von den Wall Street Yuppies und ihren Millionendeals. Dabei steigt Springsteen selbst zum Topverdiener auf. 30 Millionen Alben verkauft er, präsentiert sich muskelgestellt in Videoclips für die MTV-Generation und baut weiterhin auf die Kraft seiner Live-Auftritte, die oft über 3, auch mal über 4 Stunden gehen. Doch das Star-Dasein fordert seinen Tribut. Springsteen hadert mit dem Mega-Ruhm, bekommt, wie sein Vater vor ihm, Depressionen. Die Ehe mit Model Julian Phillips geht in die Brüche und er löst die E Street Band 1989 offiziell auf. Springsteen heiratet erneut, die Sängerin Patti Skelfer, wird Vater von 3 Kindern, nimmt Soloplatten auf und gewinnt 1994 einen Oscar für Streets of Philadelphia, den Song zum AIDS-Drama Philadelphia mit Tom Hanks. Doch die Sehnsucht nach der E Street Band, sie meldet sich immer stärker zurück. Und so greift der Boss, wie Springsteens Spitzname unter seinen Musikern bereits seit den frühen 70ern lautet, zum Telefon und trommelt die Gang wieder zusammen. 1999 geht die E Street Band wieder gemeinsam auf Reunion-Tour. Mit The Rising erscheint 2002 ein hochgelobtes Album über die Traumata des 11. September. Lieder über Liebe und Verlust, Erlösung und Auferstehung und die Heldentaten ganz gewöhnlicher Menschen. I'm the president, but he's the boss. Ich mag der Präsident sein, aber er ist der Boss, sagte Barack Obama, bei dessen Amtseinführung Bruce Springsteen spielte. Mehrere Male wurde der Boss dazu gedrängt, als Senator oder Gouverneur von New Jersey zu kandidieren. Aber er will nicht. Sein Job, sagt er, ist es weiterhin Musik über die Seelenlage und die zunehmende Spaltung der amerikanischen Nation zu schreiben. Auch in seinem musikalischen Spätwerk erzählt Bruce Springsteen von den Archetypen der amerikanischen Kultur. Die Reise, die ewige Suche, die einen immer weiterzieht, die Werte, für die die US-Flagge einmal stand und wieder stehen sollte. Mittlerweile gibt es an den Universitäten Seminare über Springsteens kurzen, präzisen Stil zu Texten. Und er selbst ist unter die Buchautoren gegangen. 2016 veröffentlicht er seine Autobiografie Born to Run, in der er seine langjährigen Depressionen öffentlich macht und die heilende Kraft der Musik beschwört. Martin Scorsese hat mal gesagt, wir als Künstler müssen bei den Leuten Interesse für unsere Obsessionen wecken. Sie müssen sie als ihre eigenen erleben. Genau das ist immer mein Ziel. Ich will vor allem eines suchen und finden, die Schönheit im Alltäglichen. Sie hörten Bruce Springsteen, Born to Run, eine Musikrecherche von Florian Kummert. Es sprachen Franziska Ball, Johannes Hitzelberger und Thomas Albus. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.